Kaum war ich hier hereingeschneit, als ich sofort mit allen deinen Angelegenheiten bekannt wurde. Mit allen, Bruder, ich weiß alles. Den Nikodim Fomitsch lernte ich kennen, Ilja Petrowitsch zeigte man mir, auch mit dem Hausmeister wurde ich bekannt. Ebenso mit Herrn Alexander Grigorjewitsch Samjotow, dem Sekretär im Polizeibüro. Und zu guter Letzt mit der lieben Praskowja. Das war die Krone des Ganzen. Sie, Nastassja, weiß es auch. Er hat sich eingeschmeichelt, murmelte Nastassja mit einem schelmischen Lächeln. Versüßen Sie doch Ihren Tee, Nastassja Nikiforowna. Zum Kuckuck mit dir, rief plötzlich Nastassja und prustete vor Lachen. Ich heiße Nastassja Petrowna und nicht Nikiforowna, fügte sie hinzu, als sie aufgehört hatte zu lachen. Das will ich mir merken. Nun ja, also, Bruder, um nicht viel Worte zu verlieren. Ich wollte, siehst du, zuerst hier wie der elektrische Strom einschlagen, um alle Vorurteile in dieser Gegend mit einem Schlag auszurotten. Aber die liebe Praskowja siegte. Ich hatte gar nicht erwartet, Bruder, dass sie so lieb sein würde. Wie? Was meinst du? Raskolnikow schwieg, obwohl er keinen Augenblick seinen erregten Blick von ihm abgewandt hatte und jetzt noch fortfuhr, ihn unablässig anzublicken. Sogar sehr lieb, fuhr Rasumichin fort, ohne sich durch Raskolnikows Schweigen stören zu lassen, und als bekräftige er dessen Antwort. Und in bester Ordnung, in jeder Hinsicht. Das ist einer, rief Nastassja wieder aus, der dieses Gespräch unbeschreiblich zu gefallen schien. Schlimm ist nur, Bruder, dass du von Anfang an nicht verstanden hast, die Sache richtig anzufassen. Mit ihr muss man anders verfahren. Sie ist sozusagen ein überraschender Charakter, doch vom Charakter später. Eins nur. Zum Beispiel, wie konntest du es so weit kommen lassen, dass sie es wagte, dir kein Mittagessen zu schicken? Oder zum Beispiel dieser Wechsel. Bist du etwa verrückt geworden, dass du Wechsel unterzeichnest? Zum Beispiel diese Heiratsabsichten, als die Tochter Natalja Jegorowna noch lebte. Ich weiß alles. Übrigens, ich sehe, dass das eine delikate Angelegenheit ist und ich ein Esel bin. Entschuldige bitte. Apropos Dummheit. Diese Praskowja Pawlowna ist doch gar nicht so dumm, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Oder wie denkst du darüber? Ja, sagte Raskolnikow gedehnt, indem er zur Seite blickte. Aber er begriff, dass es vorteilhafter war, vom Thema nicht abzulenken. Nicht wahr? Rief Rasumichin aus, sichtlich erfreut, dass er Antwort bekommen hatte. Aber auch nicht besonders klug, wie? Ein ganz, ganz überraschender Charakter. Zum Teil bin ich mir selber nicht klar, sage ich dir, Bruder. Sie wird sicher ihre 40 sein. Sie sagt zwar, sie sei 36 und das ist auch ihr gutes Recht. Übrigens, ich schwöre dir, dass ich über sie mehr nach meinem Verstand, rein metaphysisch urteile. Denn hier haben sich, weißt du, Verwicklungen eingestellt. Schlimmer als in der Algebra. Begreifen tue ich nichts davon. Na, aber das ist lauter Unsinn.